Familie. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, und direkt zu Beginn einem Geständnis, dem nämlich, dass ich heute Nacht eventuell stimmlich so hier und da oder vielleicht sogar auch komplett neben der Spur laufen werde. Einige werden gegebenenfalls wissen, so ein, zweimal im Jahr kann das passieren. Festivalbesuche, in meinem Fall muss ich gestehen, wirklich plural. Ich habe das Apple Tree Garden Festival in Diepholz ebenso besucht. Ein wunderbares Festival wie gestern Abend, Nacht, das Juicy Beat Festival in Dortmund. Man trifft Leute, man ruft deren Namen. Ich muss das hier nicht länger erklären. Und hups, ist die Stimme dann weg. Ich will mir aber Mühe geben, hier heile durchzukommen, und bin auch noch nicht ganz sicher, welches Tempo wir gegebenenfalls hier gehen können. Ich muss einfach mal ein bisschen vorsichtig anfangen und schlage zunächst gemächlichen Schritt vor. Und da kommt mir entgegen eine britisch-niederländische Zusammenarbeit zwischen dem britischen Produzenten Quantum Soul und der niederländischen DJ, Sängerin, Perkussionistin und Violinistin Katja Gabeli, die während ihrer DJ-Sets gerne auch mal zur eigenen Violine greift. Die beiden haben zwei wunderbare Tracks mit Asian Flavor, mit asiatischem Flair produziert, auf dem Mantra Music betitelten Label, und ich möchte einen dieser beiden neuen Titel spielen von Quantum Soul und Katja Gabeli. Hier ist zunächst der Titel Emergence. Kurz zwischendurch, wir befinden uns hier gerade in einem meiner aktuellen totalen Lieblingstracks, dermaßen geschickt getaktet. Als Stichwort soll an dieser Stelle nur mal reichen: Fortet. Gleich mehr. While the change on the dashboard was shaking, I thought of you and the boy with his head on the table. Everything is new, everything is new. Well, I know my ticket. to last, it was born to stay by a Bamford girl from a different age. Everything is new, everything is new. Wir haben gerade gehört den Slow Club, ein Duo aus Sheffield mit einem Titel aus dem neuen Album, vor 10 Tagen erschienen, Complete Surrender, heißt dieses Album, das wunderbare Tracks bereithält zwischen Soul und Blue. Das S setze ich mal in Klammern. Ich mag besonders diese bluesigen, diese leicht loosigen Tracks, die so lose anfangen, wie der gerade gehörte, bei denen ich so das Gefühl habe, man legt sich in sie so hinein, wie beispielsweise auf eine Wiese mit hohem Gras, vielen, vielen bunten Blumen, Käfern. Und natürlich, ich weiß, ihr hasst diese Viecher alle, natürlich keinen Zecken. Der Slow Club, Complete Surrender. Also nicht, ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, ich wäre jetzt ein großer Freund der Zecken, aber darf ich mal ganz kurz was anmerken. Ich bin ja nun viel im Wald und ich habe vor wenigen Tagen noch eine Waldsendung mit einem Förster, dem aktuellen deutschen Meister im Hirschrufen, Immo Ortlieb aus der Wedemark bei Hannover, eine Sendung gesehen, der auch sagte, wenn man durch den Wald geht oder eine Wiese und man fängt sich ein paar Zecken, dann möge man nicht sofort in Ohnmacht fallen und umkippen oder hysterisch werden. Ich zitiere diesen Immo Ortlieb, einen ausgesprochen kompetenten, sympathischen Mann, ich habe den ja mal persönlich kennengelernt, der gesagt hat, wer einen Tag später nochmal ganz genau nachschaut, sich duscht und die Tiere von der Haut wischt, hat keine Probleme. Gut, das habe ich jetzt so eher eingeflochten, weil dieses Sprachbild hier mir gerade unterlaufen ist. Ich will natürlich weitermachen und ganz kurz erzählen, was wir noch gehört haben. Fortet, hatte ich gesagt, im letzten Jahr erschien sein interessant, weird, großartig getaktetes Album Beautiful Rewind. Es gibt jetzt einige Remixe, darunter diesen abenteuerlich Garage-artigen von Seven Davis Jr., Buckler, der Titel von Fortet hier im Seven Davis Jr. Remix gerade gehört. Und davor habe ich natürlich nicht ganz ohne Hinterabsichten den Regenhund gespielt, den Rain Dog, mit einem Track aus seinem aktuellen Album. Im Winter ist das bereits erschienen. Das heißt Two Words im Januar. Und exakt im Januar habe ich einen jungen Kerl aus Essen getroffen, Nils Herzogenrath, der bereits in seinen Teenagerjahren, die noch gar nicht so lange zurückliegen, mit seiner Musik Wellen geworfen hat, die vereinzelt durch die ganze Welt gelaufen sind, bis hin zur Internetbibel Pitchfork. Der Nils nennt sich Vomit Heat und ich war einfach neugierig, wollte ihn mal kennenlernen. Wir haben im Januar einen ganzen Tag zusammen verbracht, sind spazieren gegangen in der Solinger Wuppertaler Gegend, einen schönen Kaffee gehabt und so weiter, haben über Free Jazz geredet, über Krautrock, über Indie Psychedelic Bands aus Australien, Neuseeland. Der Tag war irgendwie randvoll. Dann hatten wir uns nicht mehr gesehen danach und jetzt sollte ein Treffen stattfinden auf dem Apple Tree Garden Festival in Diepholz, denn dort sollte Nils mit seiner neuen Band, es ist nicht seine Band, aber die Band, wo er eben jetzt auch mitspielt, den Oracles, dort sollte er auftreten. Ich freute mich auf unser Treffen, plötzlich stand er vor mir, der Nils, und sagte zu mir, hör mal, morgen kommt auch der Pascal. Er wusste, dass mich diese Nachricht freuen würde, denn bei unserem Treffen im Januar hatte Nils mir bedeutet, man würde vermutlich ein Album, das Debütalbum eben der Oracles, in Hamburg in den Clouds Hill Studios aufnehmen, mit deren Machern ich teilweise befreundet bin, insbesondere eben mit jenem Pascal, der innerhalb der Clouds Hill Crew so etwas ist wie der Minister für Kommunikation. Ich freute mich also, dass Pascal kommen würde, einen Tag später, die Oracles waren jetzt schon da, und dann fragte Nils mich, sag mal, du und der Pascal, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Das ist eigentlich so eine typische Festivalfrage und ich wollte die natürlich jetzt nicht in aller Länge beantworten und sagte sinngemäß, to cut a long story short, um die Geschichte kurz zu machen, Nils, wir haben so etwas wie einen gemeinsamen Freund und der hat uns vor einer ganzen Reihe von Jahren zusammengebracht. Ein Mann, der mir schon bei vielen Gelegenheiten geholfen hat, mich mit vielen interessanten, auch anderen Leuten zusammenbrachte. Und diesen Mann kennt man nur als den Bärtigen. Hier haben wir jetzt gerade die besagten Oracles gehört, eine fünfköpfige Band aus dem Sektor. Joshua, der eben bereits erwähnte Nils, Dennis, Hanitra und Niklas. Und Pascal kam dann eben auch aus Hamburg. Und der Bärtige, den ich eben erwähnt habe, den musste ich deshalb erwähnen, weil er hat mich und Pascal damals tatsächlich im niederländischen Groningen miteinander bekannt gemacht. Nicht nur das, ohne ihn wäre ich nicht zu einem relativ frühen Zeitpunkt auf die Musik von Jaco Gardner gestoßen, die ich vor den Oracles gespielt habe. Und als ich beide Platten zu Hause hintereinander hörte, dachte ich, Bärtiger, da wartet im Grunde ein neuer Job auf dich. Es wäre mal an der Zeit, dass die Oracles und Jaco Gardner miteinander bekannt gemacht werden. Und wer könnte das besser tun als du? Apple Tree Garden Festival. Ich komme auf das Festival in Diepholz, in einem wunderbaren, lichten Eichenhain, Eichenwald vielleicht, sollte man sagen, zwei weitgehend freie Plätze nebeneinander, zwei Bühnen entsprechend, Fassungsvermögen für knapp 5000 Leute. Natürlich, wie in all den Jahren zuvor, ausverkauft auf dieses Festival und auch auf das Juicy Beat Festival, komme ich im weiteren Verlauf dieser Sendung natürlich noch zurück. Dankenswerterweise wurde mir ein neuer Track des britischen Beat Wizards Paul White, der am letzten Danny Brown Album ja ganz erheblich als Produzent bei diesem Rap-Album mitgestrickt hat, ein neuer Track zugespielt. Wer sich mit Paul White in der Vergangenheit näher beschäftigt hat, der weiß, es geht bei ihm lange nicht nur um Hip-Hop-Beats, sondern auch ums obskure und obskurste Rock- und Psychedelic-Soundfetzen. Die Briten nennen das, was Paul White jetzt hier anbietet, Honeycats heißt der Track, kurz und bündig, Achtung, Opium-Rock. We'll be right back. Thank you. Erlaubt ganz kurz, dass ich an dieser Stelle darauf hinweise, was wir hören bzw. gehört haben. Mache ich mal eben hier diese Geschichte. Das ist ein Produzent, der hier federführend ist, der mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten mehrfach untergekommen ist und mich beeindruckt. Einmal mit seinen roughen, sehr zupackenden Vocal-House-Tracks, so der Marke KTB. Dann zum anderen mit Titeln wie diesem, die durchaus so eine leicht flackernd ambiente, transzendente Note oder einen Überbau zumindest in diese Richtung entwickeln können. Ich rede vom britischen Produzenten Titsworth, der hier einen Titel des mir nicht bekannten Projektes Produzenten Killer Theory Remix, der Titel selber heißt Datum. Davor habe ich gespielt einen Mann aus Chicago, dessen Album Baby, I'm off drugs and I'm ready to marry you. Ich bin also drogenfrei und jetzt bereit, dich endlich zu heiraten. Dieses Album verantwortet, sein Name ist Star Fox, er kommt aus Chicago, hat Tracks hier, die wunderbar ineinander blenden, gewissermaßen verschiedene Styles. Sehr bunte, in diesem Fall kann ich durchaus auch erneut sagen, psychedelische House-Hip-Hop, leicht soft techno gefahrene Tracks. Ich liebe dieses Album. Es ist teilweise extrem verdreht. Ein Titel, nämlich der, den ich gespielt habe, hat so eine wunderbar euphorische Öffnung nach hinten raus in Richtung House Groove. Der hat es mir ganz besonders angetan. So muss es natürlich richtig heißen. Star Fox, Baby, I'm off drugs and I'm ready to marry you. Wisst ihr, was mir wichtig ist, wenn ich über das Apple Tree Garden Festival rede? Dass man Leute trifft, die man gar nicht kennt, so zufällig. Ich habe zum Beispiel zwei Kommissare aus Kloppenburg, eine sie, kennengelernt. Reizende Leute. Ich trat in eine riesige Pfütze, sage, ach du Scheiße, entschuldige mich bei diesem mir bis dato unbekannten Paar und sage, das war nun nicht ihnen, gewidmet dieser Ausruf. Wir machen uns so ein bisschen miteinander bekannt. Dann stellt es sich raus, zwei Kommissare, die einfach musikinteressiert sind, die auch nichts bei hatten, kein Bändchen, kein Artist-Pass. Da reicht natürlich der Dienstausweis, denn Diepholz befindet sich im Polizeibezirk, wenn ich das richtig verstanden habe und das hier richtig formuliere, Kloppenburg eben. Aber nicht nur Kommissare, sondern eine reizende Band aus Hamburg. Wir sitzen so an einem Tisch unterm Zelt. Es ist Freitag. Es regnet in Strömen. Ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen. Morgens hatte es angefangen. Nachmittags um 3 mal eine kurze Pause. Dann aber kam das Tief Paula, das ich wohl gedacht hatte, die machen da echt gute Musik in Diepholz. Ich will da mal nach dem Rechten schauen. Und dann machte Paula sich so richtig breit für den Rest des Tages und die Nacht. Wir sitzen also unterm Zelt und plötzlich stelle ich fest, neben mir sitzt die Hamburger Band Hundreds. Wunderbar, ganz nette Leute, insbesondere die Eva Milner hat es mir angetan mit ihren großen, strahlenden Augen, die so symbolisieren und bedeuten, ich weiß, das, was ich tue, das ist das Richtige. Ich bin davon überzeugt. Einen Tag später hatte ich die Band dann wieder getroffen auf dem Juicy Beats Festival. Beide Festivals tauschen bzw. kombinieren die Auftritte schon mal einzelner Bands miteinander. Und da war die Freude groß, sie wiederzutreffen, die auch über einen ziemlich guten Humor verfügt. Etwa, wenn sie sagt, eigentlich sind Hundreds wir ja die Geschwister, also ich, die Eva und der Philipp Milner. Aber ich bin verheiratet und wenn mein Mann mich schon heiratet, dann kann er gefälligst live auch Schlagzeug spielen. Telling me what I masquerade. My core is untouchable, but I play the game. Now I will count to 10 and change my name. Ich hatte natürlich eben, entschuldigt, merkt ihr das, die Stimme bricht so, gerade wenn ich Sätze so anfange, dann bricht sie so ein bisschen weg, als hätte mich irgendjemand jahrhundertelang vergraben, wieder aus der Erde geholt und alles an und vor allen Dingen in mir wäre rostig. Also ich fühle mich auch so ein bisschen so, aber klingen tue ich halt auch so. Ich will versuchen, das so gut es eben geht zu kontrollieren. Aftermath ist das Album der Hundreds, das Mitte März in diesem Jahr erschienen ist und aus dem ich mich, wie sagt man, genötigt, gemüßigt sah, nochmal einen Titel zu spielen. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann erzähle ich noch ein ganz klein bisschen vom Apple Tree Festival. Jetzt ist die Gelegenheit günstig und dann gehen wir so in eine längere Musikstrecke rein. Solche Festivals, nicht nur das in Diepholz, das Apple Tree Festival eben, werden ja, das ist eine Binsenweisheit, von einem jungen Publikum heimgesucht, das sich in einer Altersklasse bewegt, die ich nun schon seit einiger Zeit verlassen habe. Aber glaub bitte bloß nicht, unser eins würde da so allein, so eckensteherisch. Nee. Es gibt genug Leute in meinem Alter, die da auch herumlaufen. Wir sehen uns, wir schauen uns an und wir merken sofort, wir könnten ruhig mal ein paar Worte miteinander wechseln. Und so ist es mir mit einem Typen gegangen, den ich zuvor noch nie gesehen hatte. Sein Name ist Georg, er kommt aus Köln. Und es stellte sich heraus, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich das sage, er ist der Stiefvater eines Mitglieds der Veranstalter-Crew, die das Apple Tree Garden Festival eben so macht und organisiert. Jetzt war es Freitagnacht, es war so 4:30, eher 5. Und Georg und ich, wir saßen da noch, gerade hatte eine isländische Band die Bühne betreten, die sollten diese total verregnete Nacht dann auch beschließen. Berntsen aus Island, ich habe Musik von denen mit, finde ich ganz spannend, will von denen noch später was spielen. Und Georg und ich, wir hatten auf einmal Lust so, Mensch, jetzt noch so ein Glas Rotwein. Wir schleichen uns hinter die Bühne, hatten ja auch so einen Pass Backstage, betraten da so ein kleines hexenhausartiges Gebäude und schauten mal so ein bisschen, ob da noch Rotwein ist und wurden in einem Regal tatsächlich fündig. Ein Korkenzieher war auch schnell organisiert. Ein junger Kerl aus dem Veranstalterteam spülte noch schnell zwei Gläser. Wie sich das gehört, wenn ältere Menschen im Raum sind. Und dann konnten wir uns diesen Rotwein genehmigen, sprachen so ein bisschen, hörten Berntsen zu, deren Musik gut zu hören war. Und ich fand das ausgesprochen interessant. Na gut, dann wurden wir müde. Georg ging in seinen Wagen, wo er übernachtete. Und ich ging in das Hotel, 2,8 Kilometer entfernt zum Jagdhorn. So ein altes, mondänes Hotel, Riesengebäude mit ganz vielen Fluren, Ecken. Inhaberin Frau Babylon. Ich sag, Frau Babylon, wo ist noch mal mein Zimmer? Ja, bis zur Kreuzung und dann links. Also ihr kennt vielleicht diese alten, verwinkelten Gebäude. Hinterm Haus ein Riesenhirschgehege, bestimmt 3 Fußballplätze groß, mit Dammwild besetzt. Gigantischer Löschteich. Also ein Paradies, wenn ihr mich fragt. Ich ging also in Richtung dieses Hotels. Es war so 5:30. Es wurde bereits hell. Das Publikum lag vermutlich nass und feucht vom Regen in den Zelten, eng umschlungen. Und die entsprechenden Leute mögen sich zugeflüstert haben, morgens scheint die Sonne, was dann ja auch tatsächlich in Erfüllung gehen sollten. Also die Campingwiese. Ich muss das nicht groß beschreiben, wie so eine Wiese aussieht, wenn es den ganzen Tag geregnet hat. Nicht etwa nass, nein, es war eine Schlammwüste. Die Wagenburg des Roten Kreuzes hatte noch geöffnet. Einige Mitarbeiter standen da. Ich sag, guten Morgen. Kommen die Wagen denn da von der Wiese runter? Die müssen Sie doch sicher da rausziehen. Da sagt er, wir, die rausziehen, schaffen wir nicht, kommen wir mit unserem Gerät nicht drauf, das schafft nur der Trecker. Und das beantwortet dann auch gleichzeitig die Frage, wer ist der Star des Festivals? Aus meiner Sicht ist es der Landwirt Wolfgang Landgraf, der folgerichtig am nächsten Tag im Diepholzer Kreisblatt dann auch mit seinem Trecker auf der ersten Seite steht. Denn ich bin mir sicher, aus dieser Schlammwüste, dieser ehemaligen Wiese, die in Wahrheit, viele von euch, die ihr auf dieser Wiese wart, solltet ihr das hier gerade hören, werdet das vielleicht gar nicht gewusst haben. Ich habe es mir sagen lassen. Es ist eine Moorwiese. Also viele wären wahrscheinlich jetzt noch nicht zu Hause, wenn dieser Landwirt euch da nicht von der Wiese heruntergezogen hätte. Gut, dann war das geklärt, dann bin ich ins Hotel gegangen, 2,8 Kilometer hatte ich gesagt. Ich kenne die Strecke deshalb genau bezüglich ihrer Länge, weil eine Crew aus Leipzig nun auch immer in diesem Hotel absteigt. Das sind die, die mittlerweile auch auf andere Festivals kommen, seit viele Festivalmacher die sogenannte Manta-Platte, also Currywurst, Pommes, Mayo, nicht mehr so unbedingt gerne auf ihren Festivals sehen wollen. Die Jungs und Mädchen aus Leipzig backen Brot. Handbrotzeit, so heißt ihr Stand. Und die fuhren dann mittags immer mit dem Taxi und haben das genau abgemessen. 2,8 Kilometer. Also sehr nette Crew, die im Übrigen, ich kann das vielleicht erwähnen, wie die Musiker auch so richtig inzwischen auf Tour sind, einen Laden haben in Leipzig in der Nikolaistraße. Und eine der nächsten Veranstaltungen, die sie ansteuern werden, ist dann auch das Haldern Festival, wo sie auf der Vorwiese des eigentlichen Festivalsgelände stehen. Handbrotzeit aus Leipzig. Ich hoffe, das wird hier nicht als verbotene Werbung oder irgendwas wahrgenommen. So ist es nicht gemeint. Ich habe die dann auch mal gefragt, Achtung, wie viel Mehl müsst ihr für ein Festival mitnehmen, das in etwa 5000 Leute besuchen? Ich bin mir sicher, das weiß kein Schwein. Hätte ich hier die Kompetenz, Tickets oder irgendwie Autos oder Fernreisen zu verlosen, das wäre heute Nacht meine Preisfrage. Da ich aber diese Möglichkeit nicht habe, löse ich die Frage gleich auf und sage, ein 5000er Festival, Handbrotzeit Leipzig, benötigt eine halbe Tonne Mehl. Ich habe das umgerechnet im Vorfeld der Sendung. Es sind 500 Kilogramm. got to tell me, you got to let me know. 1 live 4 zugegeben, dieser Song hat Pathos, aber ich finde, Hymnen, und es ist eine Hymne, dürfen Pathos haben, dürfen durchaus mal mit der großen, leicht übertriebenen Geste daherkommen. Ich bin so glücklich, diesen Track schon zugespielt bekommen zu haben, der meines Wissens in den nächsten Wochen erst veröffentlicht werden wird. Unser Mann, darf ich ruhig sagen, denn er lief hier schon des Öfteren in all den Jahren, High Contrast mit Claire Maguire, mit vielleicht der Drum and Bass Spätsommerhymne schlechthin. Who's Loving You, die in England im Übrigen auf einem großen Label der EMI veröffentlicht werden wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, in England gehen solche Tracks noch direkt in die Charts. Davor haben wir Matrick gehört, zusammen mit Elizabeth Troy, Want My Love, und davor nochmal einen Track zurück. Der junge Produzent Chords, der vor geschätzt 2 Monaten eine großartige EP veröffentlicht hat, die ich schon mal mit einem anderen Titel spielte, so einem echten Mutanten-Track, bei dem nicht klar ist, soll das nun House oder Drum and Bass sein. High Groove, der eben gehörte, auch sehr soulige, sehr liquid-soulige Track, findet sich ebenso auf dieser EP von Chords. Mache einfach mal weiter hier mit Lodestar und dem Titel Need You. Auch das ein Titel durchaus mit Hymnencharakter, der nun schon einige Wochen zurückliegt. Sei es drum, hier ist Lodestar. Das sind so die Tracks im Genre Drum & Bass, die ich derzeit mag. Sie dürfen ruhig melodisch sein, müssen aber natürlich untenrum so im Bassbereich schon gut schieben können. Fred V and Graphics, einige werden das sehr wohl wissen können, das Recognize ist der Titel von Ihnen, der jetzt hier gerade verklingt. Ich wag's mal, von Breakbeats hin zu Straight Beats. Dieser Titel kommt von einem Produzenten, ich glaube aus Berlin. Vor etwa 2 Jahren erschien sein Album, das für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ich hab's auch sehr gerne gespielt. Weiß im Moment gar nicht, ob sein Debütalbum war. Die Rede ist von Till von Sein, den wir hier mit einem neuen Track hören, dem 61 Block Party Jam. Das Ganze aus einer Compilation, die ich gleich noch namentlich nennen werde, ist richtig gut. Kurz vor Ende des Tracks, der hier läuft, sag ich's nochmal. Till von Sein ist das mit dem 61 Block Party Jam aus einer Compilation mit dem Titel Summer Days Compilation 2014. Und die wird von dem Berliner Label, da bin ich mir nicht sicher, wie man das ausspricht, ist die Buchstabenfolge S-U-O-L, also S-U-O-L, Suol, veröffentlicht, das ich deshalb derzeit sehr gut mit mir im Kopf herumtrage, weil auch das famose Album des Berliner Duos Tender Games auf eben diesem Label erschienen ist. Diese Summer Days Compilation, das Days schreibt sich übrigens D-A-Z-E für all diejenigen unter euch, die das interessiert, hat sich zum Ziel gesetzt, sehr milde, mit schönen, sanften Strings versehene Hausnummern zu produzieren, die gleichwohl, ich habe das eben schon in anderem Zusammenhang formuliert, so untenrum im Bassbereich, teilweise richtig schön bratzt, wie das hier beim Track von Till von Sein der Fall ist. Es ist eine tolle Compilation, ich habe die ganz durchgehört und kann die, soweit das möglich ist, hier unterschreiben. Wenn ich hier als roten Faden zwei Festivals über auf das Tusi Beat in Dortmund bin ich ja noch gar nicht zu sprechen gekommen. Bisher ging es vorwiegend um das Apple Tree Garden Festival in Diepholz. Beide Festivals liefen an diesem Wochenende. Das eine mit ca. 5000 Leuten ebenso ausverkauft wie das Tusi Beats Festival in Dortmund mit 30.000 Leuten. Wenn ich das hier so ein bisschen durchziehe, dann sei mir einfach auch mal der Blick nach vorne gestattet. Ins nächste Jahr. Was sind so die Acts, die dann spielen könnten? Ich habe hier einfach mal, ich bilde mir das ein, ich habe hier einen Tipp. Das ist ein Duo aus London, das ich über die Maßen gut finde. Man hat mir vor Monaten einen Titel von den beiden zugeschickt und ich fand den so gut, habe den gespielt, irgendwann mal so recherchiert, mal gefragt, kommt da noch mehr? Die Promo-Agentur, die Promotion-Agentur in Deutschland zuckte mit den Schultern, wissen wir auch nicht so genau. Wir machen nur Werbung, Promotion für diesen einen Song. Mittlerweile weiß ich, We Are Shining, von denen ich rede, haben auf ihrer Soundcloud-Seite 8 oder 9 Tracks. Ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf. Bitte besucht die mal. We Are Shining. Die könnt ihr euch frei runterladen. Alle, die da angegeben sind. Ein Debütalbum steht im Raum, soll wohl angeblich im August veröffentlicht werden. Einer der beiden hat auch schon für das Kultalbum, Kultlabel Hyperdub veröffentlicht. Und was die beiden als We Are Shining fabrizieren, ist im besten Sinne durchgeknallter Afrobeat, Pop, so psychedelic, balearische Sounds, das spielt da alles so mit rein, teilweise sehr discoid. Und ich habe mir einfach mal vorgenommen, ich möchte zwei Titel spielen. Der erste heißt Killing oder Killing Points und kommt mit Eliza Doolittle, die hier beteiligt ist. Wir kennen sie als Stimme auf einigen Disclosure-Tracks. Und der zweite Titel, ich möchte zwei in einer Linie spielen, von We Are Shining. Das ist dann einer aus der Latte der Titel, die man aktuell, ich habe es vor 2 Tagen oder vor 3 Tagen habe ich es getan, müsste eigentlich noch aktuell sein, die man aktuell auf der Soundcloud-Seite der beiden sich ziehen kann. We Are Shining. like a flash from a gun. Single von den Briten Jungle The Heat. 1, 3, 4, ich versuche mich gerade hier so ein bisschen zu ordnen. Gleich ist es 24 Uhr. Wenn ihr Lust habt, dieser Sendung über Mitternacht hinaus noch zu folgen, ich würde mich natürlich freuen. Darin dann unter anderem kurze Anmerkung mit Jobin von Susanne Blech durch eine belebte Menschenmenge gehen. Dann der Dichter aus Dorsten, Erdbeerkuchen für unsere Gäste aus Polen und Musik unter anderem von der unfassbaren, für mich noch neuen österreichischen Band Bilderbuch, die sowohl auf dem Apple Tree Garden Festival wie auch auf dem Juicy Beats Festival gespielt hat. Hier kommt jetzt ein Titel aus dem neuen Album des Amerikaners Tim Presley, besser vielleicht bekannt als White Fans, großartiger Psych Garage Rock Pop, produziert von Ty Segall aus dem Album For the Recently Found Innocent, das soeben erschienen ist. Ziemlich cool. Ich sag schon mal bis gleich. Sandra, Sandra sings a bird song, flies so much her wings are strong. Take the sky down from the flyer, let her down and my fun is gone. All the junkies left to cry, all the junkies wave goodbye, laugh and cry, heavy delight. When the earth dies, we wish we'd died. Find my Latin lover and to find my powdered wig. When the police tear us into, I'll wear the custom, I'll dress in it. All the jailbirds left to cry, all the jailbirds say goodbye, laugh and cry, heavy to light. When the earth dies, we wish we'd died. Say goodbye. 4. Okay, ich will noch nachtragen, dass ich im Anschluss an, wie war ich denn verfahren, an White Fans eine durchaus verwandtschaftliche Gruppe, einen verwandtschaftlichen Sound gespielt habe von den Alalas aus Kalifornien, auf deren Album, auf deren Album, das für September annonciert ist, ich mich sehr freue. Ich mach das mal aus hier im Hintergrund. Es gibt diesen wunderschönen Track von einer UK-Rap-Legende, nenne ich sie einfach mal Rodney P. Dieser Titel heißt Big Things We're In. Also es sind große Dinge, in denen wir uns gerade bewegen. Und das ist so ein Satz, der mir immer mal durch den Kopf schießt, wenn ich auf ein musikalisches Thema schieße in Form von ein oder zwei Songs, wo dann bekannt wird, da kommt bald das Album und das könnte was richtig Großes werden. Vor etwa 2 Jahren muss es wohl gewesen sein, da war das so mit dem Schotten Rusty, als der auf dem legendären Warp-Label ein Album veröffentlichte, das Dancefloor, das R&B-Musik in einer unheimlich verdichteten, kräftigen Form auf den Punkt brachte, unter Einbeziehung solcher amerikanischer Phänomene wie Crunk zum Beispiel. Ein großartiges Album, das die Messlatte für das zweite Album von Rusty, das nun für den Herbst angesagt ist, verdammt hochgesetzt hat. Der erste veröffentlichte Track war gut, hat mich aber nicht umgehauen. Der zweite ist schon wesentlich besser und featured einen Mann, den ich heute schon erwähnte, den Amerikaner Danny Brown nämlich, der vor wenigen Tagen mit Eminem noch unterwegs war in London vor vollem Haus, gespielt hat im Wembley Stadion und wie gesagt, der mit Paul White als Produzent großartige Tracks, wie hieß das Album, Older, produziert hat. Danny Brown jetzt am Mikrofon, Rusty macht den Track, hier ist Attack. Slide and rewind, my back is like a like rerun. I've begun to dethrone you, sipping on that Seagram's. Talking about you gon' kill something. Look at my stank, they real or something. Go ahead and pop a pill or something. You ain't fucking with me, might as well OD. So after that one, take 10, I'm free. Got the wrong bitch and I play rusty. Got a game on lock like we change that keys. Can't get in it. Whoa, whoa, whoa. Treat that mob like police, red eyes, bust all up in it. Nuts all in it. Brand new tenor moved all up in it. That's no lease, this ain't winning. Came back out, it's OG City. What the fuck y'all think y'all is? I'm a grown ass man, I'll play with no kids. Back in 2003, used to boast up a roll up bag, I'll pounce to me. Use a trap OG with the knee on the right home bus, one pair of jeans, dress down in a city like nigga with a feet, but I do the same thing, I was just 16. Get money, my nigga, like a poster. If I don't get a mic, I'll post up. Back a nigga, darling, I was gonna post you. If you play around, a nigga might smoke you. Beware what you say to your vocals. Little story, everybody going loco. Gotta put a pussy nigga in a choker. No joke, that's the code of survival. Better wear everybody on rainbow. I'm a maniac, blaniac when I'm aiming at. Knock your brain up half when I got that. You can't block that, it's just brain no hat. Stop that, you ain't wrong that. So my loud niggas where your house at. Couple sacks and a couple packs. Put your dollar fingers in a mouse trap. Off that, cause we all what? Can't come back like it's old time. Nigga might as well let me hold time before I take that and your whole front. Pull up like smoke, son. Sip a OG, my roast, son. Pop a bottle, my toast, son. Nigga keep hating on my toast, son. Rippin' off that black and darker. Put a lane in my Dr. Pepper. Just sitting, you playing checks. Hit the chest, not to help the duck. Put nigga talk on that old shit. Might rock around, get your clothes fit. Feel no shit, but I know that. Fuck around, hocus pocus. You a focus, I'm a locust. See the big bitch, stay focused. Y'all howl like atrocious. My bitch is like ferocious. Break your shit, you can't go. You niggas talk about practice. Roll around with that ass and if you don't know, start acting. Little man B. Jackson made a couple hundred, kept stacking. Know that sound like a bragging, but that nigga do got the racks in. I ain't gotta say shit, tell your bitch to suck my dick. I ain't gotta say shit, tell your bitch to suck my dick. We'll be right back.

more mature and a little taller too. Like I promised I would make it and I followed through. Change isn't always bad, mostly for the better. I can say I'm better than ever. Even after all the grades and the changes that you know of. No matter the season, no amount of fingers still know of. I'm representing for the fans all across the world. Spitting rhymes to your mind unfurled. Taking my time and I'll never let go of. No matter the season, I'm figure still. Representing for the fans all across the world. Spitting rhymes to your mind unfurled. Taking my time and I'll never let go of. No matter the season, I'm figure still. Noah, zieh dir deine moon boots an. Bleib bei mir. Du tanzt mit dem Falschen, das schon zu lang. Siehst du mich an? Siehst du mich an? Augen so voll wie dunkle Honig. Siehst du mich an? Siehst du mich an? Du tanzt schon so lang mit dem falschen Mann. Siehst du mich an? Siehst du mich an? Mit Augen so voll wie dunkle Honig. Sieh sie dir an. Zieh dir deine Moonboots an. Draußen geht ein kalter Wind. Haben wir noch Milch? Bleib bei mir. Zieh dir deine Moonboots an. Geht ein kalter Wind. Ich hatte eben den Finnen Noah Kinn gespielt und jetzt gerade verklungen ist eine Band, die ich namentlich schon erwähnt hatte, eine wirklich im besten Sinne verrückte Band aus Österreich. Bilderbuch nennt sich diese Gruppe, die an diesem Wochenende in Deutschland gleich zweimal handfeste Spuren hinterlassen haben dürfte, in dem Sinne, dass sie vermutlich auch durchaus polarisiert haben, aber das liegt einer Musik inne, die mit den Möglichkeiten, mit den Klaviaturen der ganzen Möglichkeiten spielt. Denn Bilderbuch können eine Prog-Rock-Indie-Band ebenso sein wie eine Gruppe, die auf das Dancefloor R&B-Parkett geht mit modernsten und irgendwie aber doch ironisch wirkenden Mitteln, wie eben diesem, nach wie heißt er gleich, Autotune Gesang, wie wir das hier gerade gehört haben. Feinste Seide ist eine EP, die im Jahr 2013 erschienen ist, von Bilderbuch, die zwischen ihren beiden Auftritten Apple Tree und Juicy Beats dann auch noch kurz auf ein Festival in Luxemburg gedüst sind und denen ich irgendwie über den Weg lief. Wir kamen so ins Reden und ohne, dass ich groß gefragt oder geschnurrt oder sonst was hätten, sehr angenehme, freundliche Zeitgenossen, drückte mir einer der Musiker dann plötzlich diese EP in die Hand. Ich bedankte mich artig und dachte mir, na, die hörst du dir mal an, mit Betonung möglicherweise auf mal. Aber dann passierte etwas Merkwürdiges. Ich betrat das Juicy Beats Festival in Dortmund am Samstag im großen Westfalenpark. 30.000 Leute, der Großteil bereits in den frühen Nachmittagsstunden anwesend. Und der erste Bekannte, der mir in die Arme lief, war ein Mitglied der Ruhrgebietsband Susanne Blech. Einer der beiden indischen Brüder, nämlich Jerry und Jobin, sind ja Aktivisten, High-Energy-Mitglieder dieser Gruppe. Und Jerry war wohl am Wochenende in München, aber Jobin, der war es, der mir über den Weg lief. Und geh mal mit Jobin durch eine Menschenmenge der Marke Juicy Beats in Dortmund. Das ist unfassbar. Ich dachte schon immer, na, ich kenne einige Leute. Da ist in den Jahren, wo man sich so in der Musikszene bewegt hat, einiges zusammengekommen. Unterschiedliche Alter, Geschlechter sowieso, unterschiedliche Stile der Musik. Aber verglichen mit Jobin ist ja gar nichts. Wenn du mit dem eine Stunde unterwegs bist und du hast ein Ziel auf dem Juicy Beats Festival, weißt du, du kommst 30 Meter weit. Obwohl der mit allen Leuten, die ihn anhauen, hey Jobin, vielleicht nur gerade ein paar Takte redet, aber kaum will er sich umdrehen, um weiterzugehen, kommt der Nächste an. Sowas habe ich ja noch überhaupt nicht erlebt. Und Jobin sagte ständig, ich will unbedingt Bilderbuch sehen. Da sagte ich, halt mal, Bilderbuch, die kenne ich, die habe ich letzte Nacht getroffen und ich habe deren EP im Wagen. Ja, sagt er, die sind total irre. Die haben so ein Video, ich habe das noch nicht selber sehen können. Er beschrieb, dass da sitzt jemand im Wagen und macht ständig die Scheibe runter, dann wieder hoch, dann wieder runter. Die ganze Zeit macht er nur Scheibe hoch und runter. Und da wurde ich doch schon neugierig. Ich denke, wer solche Videos macht, der kann keine ganz schlechte Musik machen. Ende vom Lied war natürlich, dass Jobin das Konzert von Bilderbuch dann verpasst hat. Wir haben die Gruppe gleichwohl dann getroffen in einem Areal, wo man so Plattentaschen und das alles abstellen konnte, war sehr angenehm. Wieder waren sie extrem freundlich, nett unterhalten und Jobin hat ihnen und auch einer polnischen Band, die ich dann gleich noch spielen werde, dann auch wortreich erklärt, man könne in Deutschland alles kaufen, auch das Wetter, und die Veranstalter hätten diesmal verdammt tief in die Tasche gegriffen, um für das Juicy Beats wirklich makellosen Sonnenschein einzukaufen, so ist es dann am Ende ja auch gewesen. Wenn ich hier von Jobin geredet habe, Timon, der Sänger von Susanne Blech, war natürlich auch da, schrieb die ganze Zeit irgendwo hinter irgendwelchen Büschen und Bäumen Autogramme für junge Mädchen. So, jetzt habe ich so viel über die erzählt, jetzt müssen wir auch hören. Sie hören, hier sind zunächst Susanne Blech. Aber es passt, oder? So when I say killer is no dancer. Ganz kurz mal zwischendurch, wir sind hier bei 1L4. Ich hatte direkt zu Beginn der heutigen Sendung im vergleichsweise frühen Sonntagabend schon darauf hingewiesen. Mir ist so ein bisschen die Stimme weggebrochen innerhalb der letzten Tage im Rahmen der Festivalbesuche im Apple Tree Garden oder auf dem Apple Tree Garden Festival in Diepholz, wie auch auf dem Juicy Beats Festival in Dortmund. Trotzdem freue ich mich, da gewesen zu sein. Meine Güte, man kann auch mal mit leicht ledierter Stimme ein, zwei Tage leben. Hauptsache, man bekommt immer was zu essen und zu trinken und so weiter. Und sofort, Juicy Beats, dieser wunderschöne Park mit 1000 Ständen, also Süßigkeiten, Getränke, zahlreiche Bühnen, aber irgendwie immer so gestellt. Es klappert und rappelt zwar von allen Seiten, aber wenn man sich vor einer der zahlreichen Bühnen wirklich konzentriert aufbaut, dann muss man nicht Gefahr laufen, von 5 weiteren Bühnen da auch noch beschallt zu werden. Wir haben gerade hier das Berliner Duo Tender Games gehört. Ich hatte es namentlich bereits erwähnt. Zusätzlich zum Album gibt es natürlich die entsprechenden Auskopplungen mitsamt Remixen. Dieser Track hier, In a Mess, findet sich auf dem gleichnamigen Tender Tender Games Album, aber eben auch daneben als Dale Howard Remix. Den habe ich gespielt. Nette polnische Band kennengelernt an einem Tisch, wo auch weitere Leute saßen, so hallo, hi und bla bla bla. Und die Mitglieder dieser Band, von der sich herausstellen sollte, es sind Polen, hatten alle einen Kuchenteller vor sich und aßen mit großem Vergnügen gigantische Portionen von Erdbeerkuchen. Einer mit mächtiger Sonnenbrille aus den Reihen dieser Gruppe fragte mich dann, ob in Deutschland derzeit Erdbeerzeit ist. Ich sag, das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne mich so mit Tieren ganz gut aus. Hirsche, Rehe oder ein Tier, das wir heute schon hatten, Zecken, aber bitte sprich mit mir nicht so über Früchte. Das kann ich dir einfach nicht sagen. Ich glaube, fügte ich hinzu, aktuell ist Kartoffelzeit. Daraufhin sagte er, Kartoffeln bei uns in Polen, und jetzt wusste ich, es ist eine polnische Band, die wachsen da das ganze Jahr. Gut, also so kamen wir nicht weiter. Kamen dann auf die Musik zu sprechen. Die Gruppe heißt etwas eigenartiger Name, ein deutscher Name, Elstadt. Also ein großes L und dann wie Stadt. Und jetzt ist das immer so eine Sache, wenn man mit polnischen Bands über ihre Musikszene in Polen reden will. Ich habe zwar insbesondere in den letzten 18 Monaten eine Reihe von polnischen Bands, Reeperbahn-Festival und so weiter gesehen. Es ist nur immer so schwierig, sich die Namen zu merken. Und sie sind ja nun auch nicht ständig präsent. Sind zwar Ferien, aber ich empfehle trotzdem, prägt euch bitte einen Namen, einen polnischen Namen ein. Und der ist wirklich nicht leicht, aber den braucht ihr. Wenn ihr mit polnischen Bands redet, sagt, wenn da nichts kommt, so aus dem Popmusiksektor, wo ihr euch auskennt, sagt bitte immer, das funktioniert, ich habe das jetzt zigmal ausprobiert, sagt immer, ich interessiere mich für polnischen Jazz. Dann gucken die euch an, ganz erstaunt, und dann müsst ihr natürlich einen Namen parat haben. Und der beste Name, den ihr parat haben könnt, neben Thomas Stanko, ist eben Zbigniew Namyslowski. Das ist ein großartiger Saxophonist und den kennt wirklich jeder in Polen. Zbigniew Namyslowski. Und wenn ihr den Namen sagt, und ich hatte den auf der Pfanne gewissermaßen, öffnen sich euch alle Türen, dann merken die Leute, boah, da kennt sich aus, polnischer Jazz. Also dann müsst ihr euch da nicht weiter bezüglich eurer Kompetenzen zu erkennen geben. So war das dann da auch. Ich holte mir dann auch noch Erdbeerkuchen und die holten sich eine zweite und die hauten richtig rein, obwohl wir inzwischen festgestellt hatten, die Erdbeeren waren wohl doch eher tief gekühlt. Was Elstadt nun auf einer, was ist das hier? Das ist eine CD mit 9 Tracks, die sie mir freundlicherweise für diese Sendung zur Verfügung gestellt haben. Machen, das ist so leicht angedunkelter Rock, so ein bisschen Psyche-Einflüsse. Hier und da gefällt mir eigentlich ganz gut. Smooth ist ein Titel, den ich hier gerne spielen möchte, von dieser Band, die im Übrigen auch nicht nur in Deutschland, sondern bereits auch in den USA gespielt hat und aktuell hofft, noch in das Reeperbahn Festival 2014 in Hamburg Ende September rutschen zu können. Hier sind Elstadt. Smooth baby, smooth. Smooth baby, come on. I'm gonna sit right next to you all alone. You never cause me trouble. Any pain we get a Now tell me more, tell me more. Your love is gonna give me more. Don't act like a star while you're acting like a whore. Just give it to me, give it now. We get a Cause we get 1 Live 4, auch hier der jetzt verklingende Act, Berntsen. David Berntsen aus Island war mir bisher nicht bekannt. Ich habe einen Titel gespielt, den ich mir in aller Schnelligkeit versucht habe zu organisieren. Lover in the Dark heißt der. Der stammt aus dem Jahr 2011. Jüngere Tracks aufzutreiben ist mir in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit irgendwie nicht gelungen. Wir wollen aber in Kontakt bleiben, der David oder David Berntsen und meine Wenigkeit. Denn als ich da zu später Stunde, so um 5 Uhr, so relaxed mit einem Glas Wein saß, da klang die Musik, die die Gruppe spielte, nicht so unbedingt so leicht in Richtung Pet Shop Boys, wie wir das hier gehört haben, sondern wesentlich entrückter, so mit leichten Gothic-Anstrichen und sehr märchenhaft, romantisch. Ich fand das eigentlich ganz gut und hoffe, dass ich da vielleicht noch weitere Tracks, aktuellere Tracks ergattern kann, um die dann hier auch mal zu spielen. Berntsen aus Island, der auf beiden hier von mir jetzt mehrfach erwähnten Festivals eben nicht gespielt hat, wollte ich sagen. Nein, er tauchte zwar in Dortmund auf, aber die Berntsen-Leute sind typisch vielleicht. In Island kennt halt jeder jeden. Sie sind dicke Freunde von FM Belfast. Und die hatten so richtig die Bühne und nicht nur die Bühne, sondern auch das Publikum gerockt in Diepholz auf dem Apple Tree Garden Festival und kamen dann runter nach Dortmund und nahmen Berntsen einfach mit, die dann in Dortmund so über die diversen Wiesen und Wege vagabundierten. Berntsen haben wir gehört. Ich habe gesprochen von Bülent, dem Dichter aus Dorsten, ein junger Kerl, den ich vor 2-3 Jahren mal durch Zufall kennengelernt habe, gestern wieder traf, sehr schön. Und Bülent ist vom Rapper so nach und nach jetzt auf dem Weg zum Spoken Word Künstler und wird dabei unterstützt von dem eben schon erwähnten Jobin, einem der beiden indischen Brüder von Susanne Blech. Der will dem Bülent so ein bisschen helfen, weil auch Jobin, genauso wie ich, glaubt, dass der Bülent ein richtiges Talent ist. Er lebt in Dorsten, das ist jetzt nicht Berlin oder München, aber ich habe ihm persönlich bestärkt, bleib da ruhig wohnen. Wo nichts ist, kann alles passieren, habe ich ihm gesagt. Manchmal ist es besser, wenn man sich auf seine eigene Sache so wirklich fokussiert und nach vorne bringen will, wenn man nicht immer und überall abgelenkt wird. Bülent ist Kopf auch des Projektes Zwei Seiten. Das ist die Musik, die ich bis hier und heute von ihm zur Verfügung habe. Und über Zwei Seiten möchte ich ihn eben vorstellen, hier mit dem Titel Keine Ahnung. Hier ist Bülent. Zwei Seiten. Fabrowski. Yeah. Yo, yo. Ich erwähne alles beiläufig, eindeutig einleuchtendes. Das freilaufende Ergebnis eines geistig Gebärfreudigen zeigt sich deutlich als Zeugnis eines getreuen Gefolgen unter heuchelnden, meuchelmordenden Teufeln, die einen verfolgen. Zwar leuchten die Armleuchten, doch wenn man es genauer nimmt, findet man es schon fast bedauerlich, dass ihr Licht nicht von Dauer ist. Da selbst die Vertrauten sich enthaupten und berauben, gilt es niemandem zu glauben, weil man sonst Gefahr läuft, sich selbst zu verkaufen. Und das durchaus massentauglich, weil schon mehr als nicht erlaubt ist, denn es steht es faulig und taugt nichts, weil tot geglaubt es nicht brauch ist. Ist schon erstaunlich, die Aussicht auf überhaupt nichts ist so unglaublich. Ich glaub's nicht, weil's so aussieht, als hätte ich's faustdick. Es kommt schon drauf an, wie man was ausspricht, denn zu viele gehen äußerlich und täuschen sich häufig in meinem Erscheinungsbild. Was unter den Umständen schon eigentlich peinlich ist, denn es eignet sich bei weitem nicht, andere zu beurteilen oder zu beleidigen. Ihr habt keine Ahnung von dem, was ihr sagt. Ihr habt keinen Plan von dem, was ihr tut. Ihr seid ziemlich arglos und habt keine Scham, als Mike zu springen und zu behaupten, ihr rippt jetzt Bars. Rap nicht mal, sondern red vor mich hin und bewege mein Stimm, wenn dazu die Gelegenheit ist. Ihr habt keine Ahnung von dem, was ihr sagt. Ihr habt kein Plan von dem, was ihr tut. Ich sag nur eins, ich trau euch nur so weit ich euch werfen kann. Der Weg bahnt sich vom Himmel geradewegs zur Erde entlang. Entgegen der Schwerkraft entstehen die Schmerzen schon oft am Rand bei den Hochmütigen und macht sich erst bemerkbar, während sie fallen. Ich lass Kräfte walten und gestalte im Großen und Ganzen Werke, die sich von selbst entfalten und Platz schaffen für neue Gedanken in Köpfen mit offenen Tönen und verföhnen und mit Erlaubnis alle, die sich an Klischees verkrampfen, taub sind und es nicht verkraften, was dem entspricht, was offensichtlich schon dämlich ist und täglich in Medien vertreten und durch alles so ähnlich ist. Und Ausnahmen nur mal immer die Regel bestätigen, bleibt es nicht aus, dass sich die wenigen im Hintergrund dran betätigen, ständig darauf hinzuweisen, dass es auf Dauer nicht förderlich, sondern schädlich ist, da die Mehrheit viel zu bequem und nicht gerade sehr beweglich ist. ist nicht auszuschließen, dass die meisten rasten, rosten, stagnieren und lediglich nur noch vor sich dahin vegetieren. Ich will nicht ständige Kritik zelebrieren oder drauf rumreiten, dass irgendwer was nicht kapiert. Nur muss man das, was man fühlt, formulieren. Muss man das, was man fühlt, formulieren. Ihr habt keine Ahnung von dem, was ihr sagt. Ihr habt kein Plan von dem, was ihr tut. Ihr seid ziemlich arglos und habt keine Scham, ans Mic zu springen und zu behaupten, ihr rippt jetzt Bars. Ich rap nicht mal, sondern red vor mich hin und bewege mein Schild, wenn dazu die Gelegenheit ist. Ihr habt keine Ahnung von dem, was ihr sagt. Ihr habt kein Plan von dem, was ihr tut. Ich geh voran, mach die Augen offen, benutzt meinen Verstand. Ob man so alles glauben kann, was man sieht, hängt davon ab, wie tief man tauchen kann. Ich halt die Luft an und seh tausend Mann im Aufmarsch zum Gedankengang in Gedenken an die da draußen, die nicht darüber nachdenken und absaufen. Ich spiegel reflektiert es und erlaub mir einen Teil eurer Zeit zu rauben. Mit schriftlich versiert Kreativ für alle, die an Wissenswertem interessiert sind. Selbst meine irdischen Begierden in der Hinsicht übersteigen bei weitem die Linien der letzten geistig noch existierenden. Der wirklich Verwirrteste mit dem Unwirklichen bezüglich des Rhyme-Flows, der zu fühlen ist, verpflichtet sich und zerschnippelt deine Snippets, weil's nicht witzig ist. Also verpiss dich jetzt, bevor ich auch noch giftig werde. Ich beurteile euch nicht unter oder über Wert, sondern überquer beide Extrem. Da jeder sprechen kann und spricht, sollte sich keiner beschweren, dass sich jeder selbst verpflichtet ist, das gut zu finden, was er von sich gibt. Liegt sich an mir, irgendetwas zu korrigieren oder zu berichtigen? Ihr habt keine Ahnung von dem, was ihr sagt. Ihr habt kein Plan von dem, was ihr tut. Ihr seid ziemlich arglos und habt keine Scham, ans Mic zu springen und zu behaupten, ihr rippt jetzt Bars. Ich rap nicht mal, sondern red vor mich hin und bewege mein Schild, wenn dazu die Gelegenheit ist. Ihr habt keine Ahnung von dem, was ihr sagt. Ihr habt keinen Plan von dem, was ihr tut. Von dem, was ihr tut. Zwei Seiten mit dem Titel Keine Ahnung, Bülent, für mich, also der Mann, der dahinter steckt, der Dichter aus Dorsten, und ich bin mir sicher, dass wir nicht nur hier an dieser Stelle noch mehr von ihm hören werden in gar nicht allzu langer Zeit. Hier kommt die Gruppe Xul Solar. Thank you. Muss aufpassen, dass mir kurz vor Schluss hier jetzt nicht alle Dämme brechen und ich fürchterliche Fehler mache. Xul Sola ist eine junge Band aus dem Kölner Raum. Ich habe gerade Hex gespielt. Das ist ein Titel aus ihrer Single im Zulu Remix. Die Band gastierte auf dem Apple Tree Festival, das so um die 5.000 Kapazität hat, ausverkauft war und verkaufte nach ihrem Auftritt, ich bekam das zufällig mit, immerhin 40 von diesen Singles. Wenn man das ausrechnet, ist das 1% der Besucher, die sich eben mit Musik von Xul Sola eingedeckt haben, obwohl die meisten oft ja sagen, ja, ich habe gar keinen Plattenspieler mehr, ich höre mir Musik über andere Medien an. Deshalb, die Gruppe ist ja nicht dumm, sagt sie immer sofort, aber ist auch ein Download-Code drin. Und bei dem Cover möchte man auch wirklich nicht wieder stehen. Das hat die Band im Kölner Zoo aufgenommen. Man sieht eine Wiese voll mit weißlichen und rosafarbenen Flamingos, im Hintergrund ein Teich und das Bild so ein bisschen bearbeitet, so ein bisschen ins Düstere gewendet. Ein wunderbares Cover ist das. Xul Sola, ich versuche mich kurz vor Ende der Sendung kurz zu fassen, haben vor 2 Jahren, wenn ich mich richtig entsinne, den 2. oder 3. Platz, das habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, des Pop-Up NRW-Preises gewonnen, der vom Kultursekretariat des Landes NRW ins Leben gerufen worden ist, um junge, talentierte Bands mit Perspektive zu fördern. Der Siegerpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird in diesem Jahr im Rahmen des CO Pop Festivals verliehen. Ich bin Förderungen gegenüber eine Zeit lang doch sehr skeptisch gewesen, musste aber gerade in den letzten Jahren einsehen, dass das wirklich greift und hilft und dass es sinnvoll ist, solchen wirklich veranlagten Bands unter die Arme zu greifen, ihnen einige Festivalbesuche zu ermöglichen, sei es das Reeperbahn, sei es das benachbarte Ausland. Xul Sola scheinen mir auf einem ziemlich guten Weg zu sein. Schaut doch einfach mal, wie die diesjährige Veranstaltung auf der CO Pop aussieht, die meines Wissens, aber das kann man ja der CO Pop Website entnehmen, im Kölner Club Stadtgarten laufen wird. Schau auf die Uhr, ich muss langsam hier Schluss machen, bedanke mich aber natürlich zuvor noch für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für die anstehende Woche. Bleibt gesund und wenn ihr Lust habt, seid auch wieder dabei am nächsten Sonntag hier in dieser kleinen Show. Ich möchte schließen mit einer Band, die kam zunächst kurz hier ebenfalls zum Ende der Sendung weg. Das hat sie nicht verdient. The Rosebuds aus den USA, Titeltrack ihres neuen Albums Sand and Silence. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Stretch of white, lonely blue above. But give me a cloud or something right here, 'cause I'm unfolding in the light right now, right here. I came a long, long way to see you, and that's all stretched out forever in front of me. And I've even been looking under the tide, see what pulls you back each time, and I ain't found it yet.